Book 2 91 91 91 Anak kalimat dengan bahwa 1 Nebensätze mit das 1 Nebensätze mit das 1 Cuaca esok hari mungkin akan membaik. Das Wetter wird vielleicht morgen besser. Das Wetter wird vielleicht morgen besser. Dari mana Anda mengetahui hal itu? Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Saya harap hal ini akan menjadi lebih baik. Ich hoffe, dass es besser wird. Ich hoffe, dass es besser wird. Dia pasti datang. Er kommt ganz bestimmt. Er kommt ganz bestimmt. Yakin? Ist das sicher? Ist das sicher? Saya tahu bahwa dia datang. Ich weiß, dass er kommt. Ich weiß, dass er kommt. Dia pasti menelpon. Er ruft bestimmt an. Er ruft bestimmt an. Benarkah? Wirklich? Wirklich? Saya pikir dia menelpon. Ich glaube, dass er anruft. Ich glaube, dass er anruft. Minuman anggurnya benar-benar sudah tua. Der Wein ist sicher alt. Der Wein ist sicher alt. Apakah Anda benar-benar mengetahuinya? Wissen Sie das genau? Wissen Sie das genau? Saya berasumsi bahwa anggurnya tua. Ich vermute, dass er alt ist. Ich vermute, dass er alt ist. Bos kami tampan. Unser Chef sieht gut aus. Unser Chef sieht gut aus. Bagaimana menurut Anda? Finden Sie? Finden Sie? Menurut saya, dia benar-benar kelihatan tampan. Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. Bos itu pasti sudah memiliki seorang kekasih. Der Chef hat bestimmt eine Freundin. Der Chef hat bestimmt eine Freundin. Anda benar-benar percaya? Glauben Sie wirklich? Glauben Sie wirklich? Mungkin saja kalau dia mempunyai seorang kekasih. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat.